Die Stimme der Stille. Nachdem Atreo, wer weiß, wie lang gegangen war, vernahm er aus der Ferne einen schwebenden Klang und blieb lauschend stehen. Der Klang kam näher. Es war eine singende Stimme. Sehr schön, aber sie klang unendlich traurig. Ja, manchmal schien sie sogar zu schluchzen. Atreo regte sich nicht und schließlich konnte er die Worte verstehen, die sie sang. Ach, alles ereignet sich einmal nur, aber einmal muss alles geschehen. Über Berg und Tal, über Feld und Flur werd ich vergehen, verwehen. Atreo drehte sich der Stimme nach, die ruhelos zwischen den Säulen hin und her flog, aber er konnte dort niemanden sehen. Wer bist du? Willst du mich fragen insgeheim? Sprich im Gedicht mit mir im Reim, denn was man nicht in Versen spricht, versteh ich nicht, versteh ich nicht. Atreo zögerte und sagte dann, wenn mir die Frage gestattet ist, dann wüsste ich gerne, wer du bist. Ich danke dir, Freund, denn gut ist dein Wille, du bist mir willkommen als Gast. Ich bin Ujulala, die Stimme der Stille im tiefen Geheimnispalast. Sag, Ujulala, hörst du mich noch? Ich kann dich nicht sehen und möchte es doch. Noch nie ist geschehen, dass jemand mich sah. Du kannst mich nicht sehen, und doch bin ich da. Denn mein Leib ist Klang und Ton, hörbar nur allein. Diese Stimme selber schon ist mein ganzes Sein. Habe ich dich recht verstanden? Deine Gestalt ist nur dieses Klingen? Doch wenn du einmal aufhörst zu singen, bist du dann nicht mehr vorhanden?